Der Nur mein Standpunkt Podcast vom 11. April 2012. Heute mit Cat Content. Tada! Handelsblatt Content. Tada! Dann Paramount Filme in den USA und in den Vereinigten Staaten von Kanada. Gibt es demnächst Paramount Filme zum Verleih via YouTube und Google Play. Dann haben wir noch eine interessante Meldung, dass die Online-Videothek von ARD und ZDF noch in diesem Jahr starten könnte. Und zum Schluss, was ist eigentlich Cloud Working und warum ist das eigentlich so schlecht? Zu Beginn dieser Ausgabe widmen wir uns aber einer wunderbaren Meldung. Habt ihr es eben gehört? Verdammt. Yay! Der Mac hat den Papierkorb geleert. Toll. Braver Mac. Könnte ich jetzt bitte weitermachen mit dem Aufnehmen? Danke, Herr Ari. Eine wunderbare, so herzgehende Meldung. Und natürlich muss nach der längeren Absenzpause dann auch wieder die Aufmerksamkeit des Zuschauers erregt werden und des Zuhörers. Und Katzen sind ja immer super. Oh, Katzen-Content, oh, Katzen-Blogs. Oh. Na gut, werden wir mal ein bisschen ernsthafter. Und zwar, es geht um eine Katze namens Ginger. Nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein. Es geht um eine Ginger Cat named Polly. Tatsächlich, die heißt Poldi, wie der Fußballer. Und die ist laut einer BBC-Meldung nach 15 Jahren Abwesenheit in München wieder aufgetaucht. Also die war 15 Jahre lang eben halt vermisst und ist dann eben halt jetzt wiedergefunden worden. Haucht halt eben halt auf. Und zwar in Wäldern, meldet die BBC, von ungefähr 30 Kilometern von der Stadt entfernt. Also diejenigen, die sie gefunden haben aus dem Tierheim, haben sie eben halt identifizieren können als Poldi, weil die eben halt so eine Nummer im Ohr eintätowiert hat. Und also die Besitzerin hatte dann auch schon alle Hoffnung aufgegeben, also jemals wieder diese Katze Poldi nochmal wiederzusehen. Es ist auch sehr selten, dass Katzen eben halt so lange leben. Bei 15 Jahren ist für eine Katze oder für ein Haustier generell Kleintier, Katze, Hund, Hund, Katze, Maus eben halt schon sehr, sehr, sehr ambitioniert. Aber es gibt ja auch Fälle, wo Katzen 30 Jahre und älter geworden sind. Und zwar wurde die Katze dann eben halt gefunden von Kilian Schöttle, der 19 Jahre alt ist. Der hat sie eben halt auf einem Baumstamm sitzend gefunden und gesehen, hat sie dann mit nach Hause genommen. Und der Vater sagte dann auch, also der Sohn hat auch bemerkt, dass das Tier eben halt sehr, sehr alt war. Und es tat ihm halt ein bisschen leid, weil die Katze mittlerweile auch keine Frontzähne mehr hat, also keine Zähne mehr vorne hat im Maul. Und also die Katze war auch sehr, aber die Katze war sehr vertrauenswürdig und die haben die dann aufgepäppelt für einige Tage und haben dann gesehen, oh, sie ist tätowiert und haben dann eben halt geschaut, dass sie dann im nächsten Tierheim mal rausfinden, ob es denn eben halt die Besitzerin eben halt noch gibt. Haben sie, Evelyn Kossenbach ist die Besitzerin des Münchner Tierheims und sie sagte, dass man eben halt anhand dieses schon ein bisschen verblichenen Tattoos im Ohr, halt dann rausfinden konnte, zu wem sie gehört. Und die Besitzerin war dann eben halt sehr, sehr, sehr überrascht, regelrecht erschlagen, dass man eben halt ihre Katze namens Polly wiedergefunden hat. Und weil, so Evelyn Kosenbach, die Dame hat eben halt nicht damit gerechnet, dass diese Katze jemals wieder auftauchen würde. Warum die Katze weggelaufen ist, ist eine gute Frage. Laut Mrs. Kosenbach, der Leiterin, meint die Besitzerin, könnte sein, dass die Katze damals weggelaufen ist, weil sie sich nicht mit der anderen Katze vertragen hat. Und ja, schöne Meldung. Katze nach 15 Jahren ist dann wieder zu Hause angekommen. Ist gefunden worden. Ja, ist eine schöne, nette, ruhige, nette Geschichte für diesen Podcast. Link gibt es natürlich wie immer in den Shownotes. Ja, es wird ein bisschen politischer, denn es geht um das bedingungslose Grundeinkommen. Da gibt es einen interessanten Artikel im Handelsblatt. der mir in dieser Woche aufgefallen ist. Und zwar von, Moment, wo ist er da? Frank Wiebe, der sich halt sehr sachverständig und auch sehr, kritisch nicht, aber eben halt sehr ausgewogen, das ist das Wort, ausgewogener Journalismus, das ist heutzutage auch selten geworden, sondern sagen auch, oh Mann, das Blatt, eben halt damit auseinandersetzt, was ist dieses Grundeinkommen überhaupt, warum passt das so gut zu den Piraten, wäre das denn eine Möglichkeit auch, sich eben halt in der Gesellschaft, dass wir als Gesellschaft das umsetzen können und sagt, wenn man das eben halt anders finanziert, das Sozialsystem, das müssen wir mal umschichten. Er meinte, es wäre aber möglich. Der Satz müsste dann ein bisschen vielleicht über deren Hartz-IV-Sätze liegen momentan, um dann vielleicht auch noch in anderer Zeit arbeiten zu gehen. Sehr interessanter Artikel, wobei ich bemerkenswert fand, dass er halt sagt, okay, einerseits ist dieses System eben halt sehr liberal, ultraliberal sogar, weil es ja den Staat halt einschränkt. Man kriegt dann im Alter halt dann auch keine Rente, sondern kriegt dann nur dieses bedingungslose Grundeinkommen, muss sich um die Rente dann selber kümmern. Das heißt, der Staat zieht sich da raus, private Altersvorsorge käme rein, kaum Umverteilung, große Chancen eben halt für diese privaten Altersvorsorgevertreter und so weiter und so fort. Aber er sagt, auf diese Weise könnte ein Grundeinkommen finanziert werden, das die Hartz-IV-Sätze deutlich übersteigt. Zitat, dieses Konzept ist gleichzeitig ultraliberal und doch wieder sozial, das macht seinen Reiz aus. Es ist aber allenfalls sehr langfristig und in kleinen Schritten umzusetzen. Denn zunächst einmal müssten ja die Renten gesenkt und die Finanzierung müsste schrittweise auf Steuern umgestellt werden, wenn man nicht eine ganze Generation von Bürgern um ihre erworbenen Ansprüche geradewegs betrügen will. Zitat Ende, hat er recht, aber, er fügt anschließend an, weil dass das Rentensystem sich ja jetzt schon in diese Richtung bewegt. Demografischer Wandel dürfte das noch beschleunigen, über kurz oder lang könnte das bedingungslose Grundeinkommen tatsächlich kommen, wäre finanzierbar, wäre machbar. Ist immer interessant auch in der Hinsicht, weil das der moderne Mensch sich halt definitiv durch seine Arbeit definiert. Deswegen ist halt das bedingungslose Grundeinkommen einerseits so leicht zugänglich, andererseits verstört es aber auch den Menschen ein bisschen. Und er sagt zu Recht, Vollbeschäftigung ist wahrscheinlich heute eine überholte Utopie in unseren Zeiten. Und da gebe ich ihm durchaus recht. Sehr interessanter Artikel. Lest ihn euch durch, wenn euch das bedingungslose Grundeinkommen interessiert. In den USA und in Kanada gibt es ab demnächst Paramount-Filme, und zwar via YouTube oder Google Play. Und das ist erstaunlich, weil nämlich Google eigentlich noch mit der Mutterfirma, nämlich mit Viacom, so einen kleinen Rechtsstreit auszufechten hat, der jetzt in die zweite Instanz gegangen ist. Also auf der einen Seite hat man sich jetzt mit Paramount, mit dem Filmstudio geeinigt, das ist so die eine Stufe drunter, dass man halt eben im Rahmen der Lizenzvereinbarung 500 Filme bei YouTube und Google Play zeigen darf. Nein, wir Deutschen kriegen das mal wieder nicht angeboten. Und in den kommenden Wochen soll das Ganze dann eben halt dann zur Verfügung stehen. Man hätte so Malik Dukat von YouTube dann 10 kleine Filmfirmen insgesamt und eben halt Paramount als große. Damit würde man 9000 Filme zum Verleih anbieten. Projekt wäre aber auch noch am Anfang und das Angebot soll auf andere Länder ausgeweitet werden. Bin mal gespannt, ob es und wann es nach Deutschland kommt. Andererseits hat man aber dann auf der größeren Ebene halt noch diesen Streit mit Viacom. Denn Viacom hat ja damals im Jahre, jetzt muss ich mal gucken, wo ist es, März 2011, glaube ich, halt Google verklagt, weil Nutzer halt widerrechtlich auch sowas wie South Park-Folgen da hochgeladen haben. Interessanterweise lautet das Urteil dann der amerikanischen Gerichte, das US-Gericht halt, dass YouTube bzw. Google da dann Recht hatte, den ganzen Filtermechanismen. Sie profitiert halt von der Zerfall des DCMA und Google habe alles getan, um widerrechtlich eingestellte Clips zu entfernen. So war die Begründung. Viacom hat das gar nicht gepasst, deswegen ging die in die Berufung. Und momentan ist das Verfahren halt noch anhängig. Ja, es wird in der zweiten Instanz da verhandelt. Bin mal gespannt, was da herauskommt. Bisschen schizophren. Einerseits sagt man, okay, wir umarmen eben halt dieses wunderbare Filmstudio namens Paramount Pictures, Heimat von Star Trek unter anderem auch. Auf der anderen Seite hat man da noch so ein bisschen Probleme mit der Mutterfirma, aber so ist das heutzutage im modernen Geschäft. Jo. Also Paramount Filme zukünftig in den USA und in Kanada verleiht durch Google Play und YouTube. Bleiben wir noch beim Online-Video, beziehungsweise bei der Online-Videothek von ARD und ZDF. Da ist seit längerem Jahr statt dieses Zweierangebots, das man momentan hat, also einmal Mediathek ARD und dann Mediathek ZDF, geplant, die beiden zusammenzuführen. Dass es eine große gemeinsame Bibliothek ist, das soll in diesem Jahr auch noch der Fall sein. Bisher war Hindernis, war bisher ne, das Kartellamt, weil das, dessen grünes Licht steht noch aus, aber beim ARD und der ZDF interpretiert man das so, die Aussagen, die bisher gefallen sind, dass das Kartellamt da nichts dagegen habe. Es gab ja schon mal den Versuch, eine Online-Videothek zu erstellen, und zwar von Pro7/Sat.1 und RTL. Und da hat das Bundeskartellamt am 17. März 2011 richtig reingegrätscht. Die Gründung der gemeinsamen Plattform würde, so stand das damals zu lesen, das marktbeherrschende Duopol der beiden Sendergruppen weiter verstärken. Und das ist eben halt ein Produktproblem, Punkt, würde ich sagen. Das ist halt ein Punkt, der bei ARD und ZDF noch nicht gegeben ist. ARD und ZDF sind alles, aber sie sind nicht irgendwie marktbeherrschend. Sagen wir es so. Nein. Sind sie auch nicht und selbst ein Zusammenschluss von denen wäre nicht marktbeherrschend. Deswegen geht man davon aus, dass das Kontellamt auch in diesem Jahr grünes Licht gibt. Auf jeden Fall wollen die schon mal starten, weil sie noch das Weihnachtsgeschäft mitnehmen wollen. Da bin ich ja mal gespannt, was das gibt. Und ich hoffe, sie orientieren sich bei der Benutzeroberfläche am ZDF-Modell. Last but not least gibt es die traurigen Tagelöhner. Cloudworking, neuer Begriff, den die Taz erfunden hat. Sie meint damit, dass die Firmen mehr und mehr projektbezogene Selbstständige anheuern. Feste Mitarbeiter werden dafür dann eben halt gefeuert. Weil, klar, man kann eben halt die Selbstständige besser dann zu niedrigeren Preis einrichten. Kaufen als sonst. Das ist aber ein Verfahren, das auch in der Werbe- und Kreativszene halt gang und gäbe ist, dass man eben halt sagt, okay, du hast bisher fest bei uns gearbeitet, mach dich doch bitte selbstständig, dann können wir dich auch wieder einstellen und bist sozusagen fester Freier, aber halt zu anderen Konditionen. Gibt es auch so ähnlich in anderen Firmen, nicht nur in der Kreativwirtschaft. Also der Artikel ist mir ein bisschen zu allgemein, weil er beginnt eben halt mit dem Crowdfunding. Na, Iron Sky, erstmal gelungenes Beispiel dafür, bla bla bla bla blub. Und dann ne, geht er noch darauf ein, dass es jetzt mit Aufschlag mit dem kleinen Clickworker, Mechanical Turk, bla bla bla bla blub. Sagt dann eben halt, dass es bei IBM halt momentan der Fall ist, dass die halt sehr viele Leute entlassen. Noch ein kleines Kernteam haben und den Rest zukaufen an Arbeit. Bla bla bla bla, besondere Herausforderungen und sagt, es gibt ein System. Und dann haben wir nur zum Schluss, ganz am Schluss in zwei, drei Sätzen noch so eine kleine Kritik, nämlich die Kehrseite der Flexibilisierung der Arbeitswelt wäre eben Stelle des ganzen Systems. Was dieser Kernpunkt ist, gute Frage. Aus den hoffnungsvollen Kreativ- und Freelancern wurden schon um die Nullerjahre traurige Tagelöhner. Und dann könnte es in weiteren Branchen dazu kommen. Also ich finde es ein bisschen habe ich mich auch darüber geärgert, weil er eben halt so allgemein gehalten ist. Und statt dann eben halt zu sagen, okay, wir haben da ein Problem oder es taucht ein Problem auf, das aber nicht neu ist und zu dem wir momentan auch wirklich keine so richtige Lösung haben. Klar, Firmen müssen auch wirtschaftlich denken und planen. Ne? Sonst würden sie ja nicht am Markt überleben. Es geht aber vielleicht auch ein bisschen anders, als eben halt auf diese etwas merkwürdige Art und Weise, indem man Mitarbeiter rausschmeißt und praktisch zur Selbstständigkeit zwingt und sie nachdenken. Das ist so ein Modell, wo ich sagen muss, also das müsste man vielleicht nochmal überdenken. Da könnte ja die Politik nochmal eingreifen. Also, ob sie das jemals tun würde. Ja, damit waren wir auch schon am Ende des Podcasts angelangt. Was ich noch erwähnen muss, natürlich, bitte, bitte, bitte, bitte mal zum Buchhandel um die Ecke gehen, beziehungsweise im Bahnhofsbuchhandel. genauer gesagt. Und da bitte mal nach Torrent-Ausschau halten. Das ist jetzt mehr oder weniger Werbung in eigener Sache, weil ich gemeinsam mit einem anderen gedacht habe, es gibt so viele spezielle Special Interest Magazine hier in Deutschland, aber über komplexe Serien wie Mad Men, Doctor Who, etc. pp. Tremé, gibt es da eben halt kein Magazin für und es wäre schön, wenn wir das irgendwie machen könnten. Und wir haben jetzt die erste Ausgabe im Eigenverlag produziert, wissen noch nicht so ganz genau, wie die Verkaufszahlen sind, aber es sieht alles positiv aus, also es wird definitiv wohl eine zweite Ausgabe geben von dem Teil. Und ich habe da etliche Artikel zu beigesteuert, unter anderem das britische Seriengehen, wo ich die These vertrete, dass mit dem Neustart von Doctor Who eigentlich dieses neue Serienhoch in den UK gestartet ist oder dass es da sehr mit zusammenhängt. Wir haben auch ein hübsches Diagramm hinten in der Printausgabe, wo das halt nochmal genauer erklärt wird. Es gibt Hintergrundartikel über Shameless, über Homeland, Hell on Wheels, wir bemühen uns eben halt immer so nah dran wie möglich zu sein. Haben natürlich auch einen Blog, wo es natürlich aktueller geht als im Print. Und würde mich freuen, wenn ihr da mal reinschaut und mal ein bisschen Feedback geben würdet. christian.splies@gmail.com ist die E-Mail-Adresse, SPLIESS übrigens. Ansonsten findet ihr mich auch unter homo-narratikus.de. Genau, das ist dann eine Umleitung auf meine Webseite. Da kommt auch noch was anderes, aber das erzähle ich, wenn das Stichwort und reif ist, auf jeden Fall. Ja, dann wünsche ich jetzt euch einen wunderbaren Tag, wunderbaren Abend, wunderschöne Nacht, whatever. Und verabschiede dann euch doch nochmal mit ein bisschen Musik. Ich schau mal, ich habe heute jetzt nicht so wahnsinnig viel vorbereitet. Boah, nehmen wir mal die Playlist klassische Musik uns vor. Was ist denn da alles drin? Nehmen wir doch mal Antonio Vivaldi, vier Jahreszeiten, Frühling, den ersten Satz, den ersten Teil. Ich wünsche euch damit viel Spaß und verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Das wird jetzt wieder regelmäßiger sein, dass ich podcaste. Könnt ihr euch darauf freuen? Und wenn ihr euch nicht darauf freut, ist mir das auch egal. Ich mache es trotzdem. So, jetzt aber Antonio Vivaldi. Die vier Jahreszeiten, Frühling, der erste Satz. Bis nächste Woche.